1. Rehabim reis nach Sichem, da sich dort ganz Israel versammelt hat, imin als König einzusetzen. 2. Als Jerubim, der Sohn Nebats, der vor König Salomo nach Ägypten geflohen war, vom Tod Salomos Erfer, curtio aus Ägypten zurück. 3. Man sant boten, emin zu rufen, daraufhin erschienen Jerubim und die gesamte Gemeinde Israel vor Rehabim und sprachen zu ihm, vor den Vater hat uns ein schwer last auferlegt. Erleichtere uns nun diesen harten Diensten das schwer Joch, das den Vater uns auferlegt hat, dann werden wir dir dienen. 5. Beantwortet ihnen, seht euch für drei Tage zurück und kommt down wieder zu mir. Daraufhin entfernte sich das Volk. 6. König Rehabim bereit sich daraufhin mit den Ältesten, die seinem Vater Salomo zu dessen Lebzeiten gedient hatten, und fragte, welch Antwort ratet mir, dessen Luten zu geben. 7. Sie antworteten ihm, wenn du heute dessen Luten entgegen kommst, dich ihnen anpasst, auf ihr bitten horst und ihnen ein freundlich Antwort gibst, werden sie dir für immer true dienen. 8. Jedoch ignoriert den Rat der Ältesten und bereit sich stattdessen mit den Jungen Mannen, die mit ihm aufgewachsen waren und ihm nun dienten. 9. Fragte sie, welch Antwort ratet mir für dies Lut, die zu mir gesagt haben, make das Jochleichte, das den Vater uns auferlegt hat. 10. Die Jungen Männer, die mit ihm aufgewachsen waren, antworteten ihm, du sollst diesen Luten, die zu dir gesagt haben, den Vater hat uns ein schweres Joch auferlegt, du aber make es uns leichte, folgens entgegnen, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. 11. Wenn mein Vater euch ein schweres Joch auferlegt hat, word ich euer Joch noch drückender machen. Hat mein Vater euch mit Peitschen gesuchtigt, so word ich euch mit Skorpion in Zuchtigen. 12. Als Jerubim und das gesamte Vokum dritten Tag zu Rehabim zurückkamen, why der König befohlen hat, kommtum dritten Tag wieder zu mir. 13. Gab der König dem Volk ein Hart Antwort und ignoriert den Rat der Ältesten. 14. Stattdessen sprach a gemes dem Rat der Jungen Männer zu ihnen, hat mein Vater euch ein schweres Joch auferlegt, so word ich euer Joch noch drückender machen. Hat mein Vater euch mit Peitschen gesuchtigt, so word ich euch mit Skorpion in Zuchtigen. 15. Der König hort nicht auf das Volk, denn dies war von Jahwe so bestimmt, das Wort zu erfüllen, das Jahwe der Chahir von Silo zu Jerubim, dem Sohn Nebats, gesprochen hat. 16. Als ganz Israel erkannte, dass der König ihr bitten nicht erhort hat, antwortet das Volk dem König, welchen Anteil haben wir in David. Wir haben kein Erbium Sohn Isaias. Geh in den Zelt, Israel. Kummer dichem den Igenes Haus, David. Daraufhin zogen die Israeliten in ihr Heimat. 17. Rehabim blieb jedoch König über die Israeliten, die in den Städten Judas wohnten. 18. Als König Rehabim den Frontmeister Adoniram insandt, steinigte in ganz Israel zu Tod. König Rehabim eilte daraufhin schnell auf seinen Wegen und floh nach Jerusalem. 19. So trennte sich Israel vom Haus Davids, und die Spaltung bestätigte bis heut. 20. Als ganz Israel erfuhr, dass Jerubim zurückgekehrt war, sandten sie Boten, riefen in zur Volksversammlung und machten in zum König über ganz Israel. Nur der Stamm Judah blieb dem Haus Davids true. 21. Nachdem Rehabim in Jerusalem angekommen war, versammelte das gesamte Haus Judah und den Stamm Benjamin, insgesamt 180.000 Oscarwald Krieger, gegen das Haus Israel zu kämpfen und Rehabim, Salomos Sohn, das Kanitem zurück zu gewinnen. 22. Doch das Wort Gottes erging in Semaja, den Mann Gottes, mit folgender Botschaft. 23. Sprich zu Rehabim, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum gesamten Haus Juda und Benjamin so is übrigen Volk. 24. So sprich Yahweh, sollt nicht ausgehen, gegen your Bruder, die Israeliten, zu kämpfen. Jedekeri in sein Haus zurück, denn dies Entwicklung ist von mir bewirkt worden. Als sie das Wort Yahwehs horten, gehorchten sie und. Curtain M. Why Jahwe befohlen hat. 25. Jerubim befestigt daraufhin sich hem in Geburg Ephraim und ließ sich dort nieder, anschließend sogar von dort aus und befestigt Newell. 26. Jerubim dach bei sich, das Kanitem konnte nun wieder und das Haus Davids Zurück fallen. 27. When Diocese Voke nach Jerusalem hinaufzieht, im Tempel Jahwe's Opfer dazu bringen, where den sich ihr hazen wieder ihrem Herrn Rehabim, dem König von Judah, zu wenden. Sie wer den mich toten und zu Rehabim, dem König von Judah, zu rückkehren. 28. Die schall bereit sich der König, fertig zwei Goldin Kalberen und Sprach zum Voke, side lange genig nach Jerusalem gepilgert. Hier sind den Gotter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. 29. Stellte das ein Kalbin Bethel auf und das ander in Dan 30. Dies 30 Jedoxer Sundi, den das Volk pilgert sogar bis nach Dan, vor dem einen Kalb anzubieten. 31. Errichtet auch Hohenheiligtümer und setzte Priester ein, die nicht aus dem Stamm Levi stammten, sondern aus dem Volk ausgewählt werden. 32. Jerubim 30 ein Festum 15. Tag des 8. Monats ein, anlich dem Fest in Judah, und stieg selbst zum Alter hinauf. Dies tat in Bethel, den Kalben, die angefertigt hat, Opfer dazu bringen, und erließ die von im eingesetzten Hohenpriester in Bethel ihren Dienst verrichten. 33. 15. Tag des 8. Monats, einem Monat, den selbst für ein Fest der Israeliten festgelegt hat, stieg zu dem Alter hinauf, den in Bethel errichtet hat. Als Igire Debi war, auf dem Alter zu rauchen.